Schläfst du schon? Ah, ich kann nicht schlafen. Wieso denn nicht? Ich will noch Podcast hören. Ich habe so viele Podcasts noch im Podcatcher. Und das schaffe ich alles nicht. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt schlafen gehe, dann kann ich ja keine Podcasts hören. Nee, das stimmt. Das ist doof. Also ich meine, du kannst es natürlich anmachen und dann währenddessen einschlafen. Dafür gibt es ja auch einen Podcast, der speziell das will, aber... Das ist der Schreihals-Podcast, ne? Ja, wenn da der Tobi Bayer mitmacht, dann ist er das. Ja, ja, das passt wohl. Ja, ja. Genau, nee, das stimmt. Also ist auch kein Wunder, weißt du, du hast jetzt irgendwie einen Podcast in der Liste und den findest du halt gut und dann machen die Personen, die dahinter stecken oder die Personen dann ein weiteres Format plötzlich und das willst du dann auch noch hören und dann sind die noch irgendwo zu Gast und besprechen da noch Themen, die sie irgendwie dann toll finden und du kommst da gar nicht mehr hinterher, das ist ganz schlimm. Ja, Ratzfatz ist so ein Podcatcher dann voll, ne? Ja. Und fängst du mit einem eigentlich an? Das stimmt. Das ist mir aber auch schon aufgefallen, dass die meisten ja nicht nur einen Podcast haben, ne? Also, wenn jemand einen Podcast macht, irgendeine Person, dann macht die das eine Zeit lang, aber ganz oft ist die zumindest noch involviert in andere Projekte. Also irgendwo als Gast oder als Mitsprechende oder irgendwie sowas, ne? Genau. Oder so hinter den Kulissen so ein bisschen oder als Teil eines größeren Teams, ja. Oder so, ja. Ja. Nee, also ich verliere langsam auch so ein bisschen den Überblick. Also, also da kommt auch immer und immer was hinterher und noch einer. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so eine Seuche, eine wie Krankheit. So eine Epidemie? Eine Epidemie praktisch schon, ja. Und das führt dann dazu, dass man nicht nur einen Podcast macht, sondern gleich mehrere? So, praktisch, als würde man sich so ein Virus holen. Sondern hat man plötzlich so das Podcast-Fieber. Dann kommt man überhaupt nicht mehr davon weg und muss noch einen produzieren und noch einen und noch einen und noch einen. Nennt man das den 1-Cast und den 2-Cast. Ja. Und den 3-Cast. Nee, das wäre albern. Na gut, stimmt. Aber es ist dann ja irgendwie, also ich. Das ist ja ein komischer Virus irgendwie, ne? Also. Das ist so ein innerer Drang, dass man einfach immer mehr Themen besprechen muss. Also bleibt nicht bei einem, sondern es muss dann auch was ganz anderes plötzlich sein. Und was auch gar nicht damit zu tun irgendwie. Also erst ist es ein Film-Podcast, dann ist es auf einmal ein Häkel-Podcast oder ein Lauf-Podcast. Ein Nacktmull-Podcast. Oh, Nacktmull-Podcast. Ja. Ja. Würde ich auch gerne machen, aber ich kenne mich mit Nacktmullen nicht aus. Nacktmulle sind super. Ja. Kann man auch mit dem Strick-Podcast verbinden, wenn denen mal kalt ist. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Naja, also, du machst ja selber auch Podcasts, ne? Ja, doch. Wie viele machst du jetzt schon? Na, einen. Echt? Ja, ja. Nur einen? Ja, ja. Okay. Du machst schon bei anderen auch mit, oder? Ich mache manchmal auch bei anderen mit, aber das ist nicht so oft. Nee, okay. Also es kommt eigentlich so gut wie nie vor, dass ich mit jemand anderer in einer Sendung sitze über Podcasts rede beispielsweise. Das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Nee, ne? Also eigentlich nie. Hast du eigentlich Angst, dich auch mit diesem Virus anzustecken und dann immer mehr Podcasts machen zu wollen? Ja, das kann man sich ja gar nicht verschützen. Du kannst ja nicht irgendwie morgens aus dem Haus gehen, so ein Kondom komplett überziehen und dann bist geschützt vor diesem Virus. Das ja. Also in der Sekunde, wo du dich mit Podcasts ja aussetzt, bist du ja mit diesem Virus infiziert, also konfrontiert. Und dann muss man gucken, ob man entweder ein starkes Immunsystem hat oder eben auch nicht. Ich meine, das Programm heißt Podcast Addict. Ne? Das ist schon irgendwo eine Sucht auch. Ne? Das stimmt. Also das, ja. Ist es ein Virus oder ist es eine Sucht? Nee, es ist schon eher auch eine Sucht, schon ein Stück weit, also beim Konsumieren. Aber warum heißt es sonst Podcatcher? Weil man sich was einfängt. Das stimmt. Man fängt sich ja was ein. Ja, es gibt ja auch diese ich glaube, so eine Art Bandwurm oder sowas ist das, und so eine kleine Art, die sich in das Gehirn von irgendwelchen Viechern rein... Ja, Bandwürmer sind nicht mehr aktuell, weil benutzt ja keiner mehr Kassetten. Das ist alles digital heute. Ja, aber es gibt so eine Lebensform, die sich quasi in das Gehirn von Lebewesen reinfrisst sozusagen, Raupen oder ähnliches. Nee, der Ohrwurm ist das. Ja, das ist ein anderer, nee, der kommt später. Ach so. Also das ist dann, ich gucke jetzt in der biologischen Äquivalenz sozusagen. Und dann, die Steinlaus. Das bringt dann die Tiere dazu, in der Regel Raupen oder sowas, sich ganz oben auf Grashalme zu setzen, um dann gefressen zu werden von Vögeln. weil die, die das im Gehirn manipuliert haben, die legen dann in den Vögeln irgendwie ihre Eier und vermehren sich dann dadurch irgendwie so. Musikantenstadel ist das, ne? Ich glaube. Ja. Nee. Ja, nicht. Aber das also ja, also Ohrwurm und so, das da sagst du schon was, ne? Und also, weißt du, wie die Anzeichen da aussehen? Also erstmal hört man viel genauer Leuten beim Sprechen zu und versucht irgendwie dann auch so Gesprächsfetzen zu einer vollständigen Konversation eben auch zu mischen und herzustellen. Und man hat ein unheimliches Redebedürfnis über alles Mögliche. Und dann gibt es eine neue Serie, da möchte man unbedingt darüber reden, weil man keine Freunde hat, also so direkt greifbar. Nimmt man sich eben die anderen Freunde aus dem Internet, so ein Stück weit, die natürlich jetzt nicht nebenan wohnen, sondern nur über die Leitung erreichbar sind. Und dann sagt man sich, ja, dann kann man das auch aufnehmen und so weiter. Das ist gar nicht so was Freiwilliges, sondern das ist eher so ein innerer Drang, so ein psychologischer Effekt ist, dass der durch diese Krankheit, diese Seuche, diesen Virus so ein bisschen ausgelöst wird. Ja, ich verstehe. Dieses Pottwichteln, wo man so mit ganz vielen anderen Podcasts in Berührung kommt, ist wahrscheinlich auch wie diese Windpockenpartys, oder? Die gemacht werden in Kindergärten. So. Eigentlich ist das wie so diese Antragsbriefe, die mal eine Zeit lang verschickt worden sind. Night of the Pots ist auch ganz ähnlich, ne? Ja, halt nachts. Also, das ist halt nur nachts. Ja, Pottwichteln ist halt Weihnachten und Night of the Pots ist halt nachts dann. Ja, so wie Midi Night, nur eben, dass es nicht gesund macht, sondern krank. Genau, macht dann virulane. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt merken würde zum Beispiel, dass ich neben meinem Podcast hier irgendwie ganz oft in einem anderen drin bin, also in deinem zum Beispiel, wäre das schon ein Anzeichen? Na, das ist ja auch wieder so eine Frage. Man muss ja sein Immunsystem auch stärken. Das heißt, man muss sich auch diesem ganzen Ding, also eine Grippespritze macht dich ja auch erstmal krank. Ja, ist richtig, So, das heißt, das ist schon in Ordnung. Also, um so ein Immunsystem aufzubauen, ist so ein Zweitpodcast vielleicht gar nicht was Verkehrtes. Aber so 8 Formate, von denen man 5 selber produziert, das ist schon ein deutliches Anzeichen für eine, wie auch immer, geartete, zumindest sind das Symptome, die dann auftreten, wo man nochmal gucken sollte, woran das liegen könnte. Also ich hoffe ja, dass du jetzt keine Angst kriegst, dich bei mir mehr anzustecken, aber ich habe jetzt mal nachgezählt im Kopf. Ich bin ja jetzt schon so als treibende Kraft durchaus in 4 Podcasts drin, ne? Na, wird dann der eine noch weitergeführt jetzt, wo Puerto Partida da weg ist? Na, ein bisschen noch. Also wir haben ja noch so, müssen wir mal Hörerinnen-Geschichten produzieren. Ja. Und, Das heißt, du produzierst also auch Fremdcontent dann, ne? Ja, so ein bisschen, ja. Also so ein bisschen wie so ein Wirt auch, ne? Ja, und ich meine, also wo das ganz deutlich auch zutage tritt, ist natürlich die Geschichtenkapsel, ne? Also, ja. Weil da sind wir ja ständig in der Produktion von Fremdcontent sozusagen beteiligt. Also. Das ist wie so ein, wie soll man das denn sagen? Wie sagt man das denn? Wie so ein Parasit, der sich so einnistet und so fremde Gedanken plötzlich aus einem herauskommen und die man dann verarbeiten muss, ne? Ja. Ja. Aber jetzt habe ich mir gedacht, was das. Also 4 ist ja schon ganz schön viel, wobei ich ja für einige echt nicht so viel machen muss. Ja, ne? Genau. Meinst du, das ist noch so ein Aspekt, dass man sagt, okay, da spreche ich jetzt nur mit, dann kann ich mir noch einen mehr produzieren? Oder ist das so ein. Das macht es auf jeden Fall leichter. Also der Gedanke ist dann halt auch da, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt ein Projekt, das mache ich alleine, da habe ich eins, das mache ich mit Gästen, da ist eins, wo ich reingewachsen bin. Und dann will man vielleicht doch noch mal ein zweites haben. Ergänzend zu dem ersten, wo man selber aber die Richtung bestimmen kann. Kann das auch sowas wie eine Therapie sein? Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die stecken ihre Füße in Wasser und lassen die Füße von so Fischen abknabbern. Kann eine Podcast-Produktion auch sowas sein wie Therapie? Bestimmt. Ja? Ja. Ich denke schon. Also man redet ja auch so von Konfrontationstherapie und von also so einer leichten Entwöhnung, so einer sukzessiven Entwöhnung. Ja. Ja, also das, wobei ich ja glaube tatsächlich, dass das so nicht funktioniert. Also weil je mehr du produzierst und je mehr du hörst, desto mehr hörst und produzierst du ja auch. Also vielleicht ist das auch so homöopathische Wirkung. Also je weniger du machst, desto mehr wirkt's. Also je weniger du machst, desto stärker wirkt der Virus. Also du musst einfach mehr produzieren, damit der Virus nicht mehr vernünftig wirkt. Ja, ja. Also so wie je mehr Fieber, desto mehr arbeitet der Körper gegen den Virus, der eingedrungen ist. Genau, richtig. Also das Fieber ist immer ein Zeichen dafür, dass es dem Körper gerade wieder besser geht, weil er ja dann gegen die Krankheit anarbeitet. Genau, ja, exakt. Genau. Nee, ich glaube, da muss ich gegen diesen Virus noch ein bisschen anarbeiten. Meinst du? Ja, ich glaube, ich brauche einen 5. Podcast. Was, einen 5. Podcast brauchst du? Ich glaube schon. Was willst du denn da machen? Du machst doch, was machst du denn jetzt? Du machst was mit Geschichten, du machst was mit Geschichten. Du machst was mit mir, also die ganzen Sachen, wo du bei mir mit filmst. Ich mach Geschichten mit dir, ja. Dann was mit Geschichten auf einer Insel. Ja. Möchtest du noch was mit Geschichten machen? Ja. Okay. Also, weil Geschichten sind ja schon so mein Ding. Ja. Und ich glaube, ich möchte gerne so eine Mischung aus Geschichten zwischen Buchdeckeln machen und Geschichten von mir. So. Okay. Also so ein, weißt du, so wo ich über Bücher rede, die bei mir so im Bücherregal stehen zum Beispiel und was die für mich bedeuten, wenn ich die gelesen habe und so. Was ist das für ein Blaues da vorne? Das Blaue? Ja. Das ist Schiffbruch mit Tiger. Ach so, das ist was, was verfilmt worden ist. Genau, ja, genau. Das war eins der ersten Bücher, die ich in meiner Ausbildung gelesen habe zum Beispiel. Okay, schon so alt. Es ist schon erstaunlich alt, ja. Das ist echt, Ah, da könnte ich dir Geschichten erzählen. Ja, da wäre ich doch mal gespannt. Was muss ich dann anklicken, wenn ich das hören möchte? Naja, also es wird ja quasi eine Führung durch mein Bücherregal. Also wie eine Buchführung quasi. Und es ist ja auch so ein bisschen ein Personal-Podcast dann. Mhm. Ja? Also dann Personal-Buchführung. So wie Personalbuchführung. Naja, ich oder klingt das so trocken, dass du das nicht anklicken willst? Das weiß ich noch nicht. Kommt ja immer auch so ein bisschen, also der Titel ist natürlich auch so ein Stück weit ausschlaggebend, aber ich denke, der Inhalt macht's auch so ein bisschen. Ja, ne? Ja, und man kann ja dann im Podcast-Logo gleich was mit Büchern machen, damit klar ist. Das klar ist, einfach nur so ein genau. Buch, so ein Regal oder sowas. Das hat, hat ja so gut wie kein Buch-Podcast ein Buchregal als Cover, das ist ja Quatsch. Nee, ist ja, nee. Also, wie soll das heißen? Personal? Personal Buchführung. Ah, ab wann gibt's das? Naja, ziemlich bald. Ziemlich also, bald? Ja, also ich habe jetzt im Februar ja quasi erst einen Geburtstag hier mit Schleswig-Holstein. Ach, schon so bald. Mhm. Und das wäre eigentlich, also mein Bruder und ich, ne, wir sind ja auch nur ein Jahr auseinander. Das fände ich eigentlich schön, wenn so meine beiden Babys quasi dann auch so ein Jahr auseinander sind. Kriegen wir für die Kinder Geld? Nee, es sei denn, ich richte sowas wie Patreon ein oder so. Das könnte ich eigentlich machen, oder? Weil dann könnte ich noch mehr Bücher kaufen, die ich in meinem Bücherregal stelle und über und die besprechen könnte. Oder du könntest Geschenke annehmen von den Hörenden. Das stimmt, das könnte ich auch machen, das wäre toll. Also klar, Geschenke mag ja jeder eigentlich. Ne? Also ja, es gibt ja auch die behaupten immer, dass sie nichts geschenkt haben wollen, weil sie schon alles haben und so. Nö. Und ich kriege voll gerne Geschenke. Ja, und Geschenke machen ist auch schön. Total. Also das, ja? mein Geschenk ist, dass ich euch eben Geschichten von mir und von den Büchern erzähle, die ich mag. Aber du musst aufpassen vor dem Virus. Es kann sein, dass er dich trotzdem erwischt. Ja, und die Hörenden müssen auch aufpassen, damit die nicht erwischt werden von dem Virus. Jetzt gucke ich mal eben, aber jetzt habe ich hier mit dir eine Viertelstunde geredet und mein Podcatcher ist immer noch nicht leerer. Was mache ich denn jetzt? Das muss ich da noch einen hinzufügen. Was schmeiße ich denn raus? Was ist das denn hier? Huxilla, die machen ja eh nichts mehr. So, weg. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich mache mir jetzt noch mal eine Folge an und versuche dann zu schlafen. Das finde ich gut, das mache ich auch. Ich bin gespannt, wann muss ich den Feed abonnieren gleich, ne? Gibst mir gleich den Link. Den gebe ich dir dann gleich, genau. Okay. Und die anderen können den dann vielleicht auch irgendwie nachlesen. Ich schreibe den dann vielleicht in so. Genau. Shownotes oder sowas. Okay, gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Süßer. Schläfst du schon?